Abschnitt 6 aus Nicholas Nickleby, Band 6 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 51. Kapitel. Mr. Ralph Nicklebys und seines Freundes Projekt gelang seiner glücklichen Ausführung nahe, unerwarteterweise zur Erkenntnis eines in das Geheimnis der wackeren Nicht-Eingeweihten. In einem alten, öden und staubigen Hause, das gleich ihm selbst verfallen und davon, dass es ihn von dem Lichte des Tages ausgeschlossen, vergelbt und morsch geworden zu sein schien, wie er es davon geworden war, dass er sich gleichsam unter seinem Gelde vergraben, wohnte Arthur Gride. An den traurigen Wänden standen ungastlich magere alte Stühle und Tische aus holzersparenden Werkstätten und hart und kalt wie Geizhalsherzen. Dürre Schränke, schmächtig und hohlwangig geworden vom Wachen über den Schätzen in ihrem Innern und wankend wie von unaufhörlich zitternder Furcht vor Dieben, drückten sich in finstere Winkel, aus denen sie keine Schatten auf den Fußboden warfen und in welchen sie sich, Beobachtung meidend, zu verstecken schienen. Eine hohe, grimmig blickende Wanduhr auf der Treppe mit langen, hageren Zeigern und verkümmertem Zifferblatte pickte vorsichtig, flüsternd und rasselte wie von Hunger gezwickt, so oft sie mit dünnem, und pfeifenden, der Stimme eines alten Mannes gleichenden Schalle, die Stunden schlug. Kein Sofa oder Ruhesitz am Kamine ladete zur Rast oder häuslichen Behäglichkeit ein. Lehnsessel waren da, sahen aber aus wie voll innerer Unruhe, spreizten argwöhnig und furchtsam die Arme und hielten sich auf der Hut. Andere, fantastisch bissig und knöchrig, hatten sich so hoch und steif als möglich emporgerichtet und ihre wütigsten Mienen angenommen, um jedermann sogleich zurückzuschrecken. Wieder andere lehnten gegen ihre Nachbarn oder die Wände und zwar mit einiger Ostentation, als ob sie alle Menschen zu Zeugen aufrufen wollten, dass sie es nicht wert wären, zum Sitzen erwählt zu werden. Die großen, schwerfälligen, finstern Bettgestelle schienen für unruhige Träume erbaut, die verrotteten Vorhänge krochen in dichte Falten zusammen, und wenn sie vom Winde bewegt wurden, so war es, als ob sie bebend ihre Kenntnis der anlockenden, in den gebräunten und fest verschlossenen Schränken verborgenen Reichtümer flüsterten. Aus einem der jammervollsten und hungerleiderischsten Zimmer des jammervollen und hungerleiderischen Hauses erschallten eines Morgens die zitternden Töne der Stimme des alten Gride. Er sang mit schwächlichem Gezirpe den Refrain eines längst vergessenen Hochzeitsliedes, den er aber und abermals wiederholte, bis er durch einen heftigen Hustenschauer zum Abbrechen genötigt wurde, worauf er seine Beschäftigung stillschweigend fortsetzte. Diese Beschäftigung bestand darin, dass er aus einem wurmstichigen Kleiderschranke eine Menge alter Kleider eins nach dem anderen herausnahm, jedes einzelne Stück an das Licht hielt, einer genauen Besichtigung unterwarf, mit großer Genauigkeit wieder zusammen und dann auf ein paar kleine Haufen neben sich legte. Er nahm niemals zwei Garderobeartikel auf einmal heraus und verfehlte nach keinem Besuche seines Schranks, die Tür wieder zu schließen und den Schlüssel umzudrehen. »Das schnupftabakfarbene Kleid«, sagte er, einen faden kahlen Rock besichtigend, »stand mir die Farbe gut, wie war es doch?« Das Ergebnis seines Nachsinnens schien ungünstig gewesen zu sein, denn er legte den Rock wieder zusammen und zur Seite, holte einen andern und zirpte dabei abermals, »Jung, lieblich und schön, welche Lust, sie zu sehen, welche Lust, sie als Braut zu empfangen!« »Sie setzen alle Zeit jung hinein«, sagte der alte Arthur Gride, »doch Lieder werden nur der Reime halber geschrieben, und dieses Lied ist ein recht albernes, das vom armen Landvolke gesungen wurde, als ich ein kleiner Knabe war. Doch halt, jung ist ja ganz recht, es geht auf die Braut. Ja, ja, es geht auf die Braut. Ah, wie schön, und oben ein Wahr.« In seiner Freude über diese Entdeckung wiederholte er den Vers mit noch größerem Ausdrucke und einigen Trillern, worauf er wieder an sein Geschäft ging. »Der Flaschengrüne«, sagte er, »der Flaschengrüne trug sich prachtvoll. Ich kaufte ihn spottwohlfeil beim Pfandleier und in der Brusttasche steckte ein abgegriffener Schilling. Ein Pfandleier und hatte den Schilling nicht gefunden. Ich aber fühlte ihn, als ich die Feinheit des Zeugs prüfte. Oh, welch ein Dummkopf! Auch ist der Flaschengrüne ein Glücksrock gewesen. An demselben Tage, wo ich ihn zum ersten Mal trug, verbrannte der alte Lord Mallowford in seinem Bette und alle Postobets kamen ein.« Anmerkung des Übersetzers: Postobets sind Schuldverschreibungen, die nach jemandes Tod zahlbar sind. »Ich will im Flaschengrünen Hochzeit halten. Grete, Grete Sliderskew, ich will den Flaschengrünen anlegen.« Auf diesen zwei- oder dreimal an der Tür des Zimmers laut wiederholten Ruf erschien eine kleine, dürre, triefäugige, gichtische und abstoßend hässliche alte Frau, wischte ihr runzliges Gesicht mit der schmutzigen Schürze ab und fragte in dem gedämpften Tone, in welchem schwerhörende Personen zu reden pflegen: »Riefen Sie oder schlug die Uhr bloß? Mein Gehör wird so schlecht, dass ich's niemals recht weiß. Wenn ich aber was höre, weiß ich, dass es von Ihnen oder von der Uhr herrühren muss, weil sich sonst nichts im Hause regt.« »Ich war's, Grete, ich«, sagte Arthur Gride und klopfte sich dabei auf die Brust, um die Antwort verständlicher zu machen. »Sie, sagte Grete, was wollen Sie denn?« »Ich will Hochzeit halten in dem Flaschengrünen«, schrie Arthur. »Er ist viel zu gut dazu«, entgegnete Grete, »nachdem Sie den Rock in Augenschein genommen. Haben Sie keinen schlechteren?« »Kein passlicher unter den schlechteren.« »Wieso? Warum wollen Sie nicht Ihren Alltagsrock anziehen wie ein vernünftiger Mann?« »Das würde sich nicht schicken, Grete. Er ist nicht elegant genug.« »Warum denn nicht alt genug?« Arthur murmelte eine Verwünschung über die Taubheit seiner Haushälterin durch die Zähne und schrie ihr in das Ohr: »Er ist nicht sauber genug. Ich wünsche, so gut als möglich auszusehen.« »Gut auszusehen? Oh, wenn sie so schön ist, wie Sie sagen, dann wird sie, so gewiss ich Grete heiße, ihre Person wenig ansehen. Und was ihr Aussehen betrifft, so wird Flaschengrün, Himmelblau oder Donnergrau bei Ihnen keinen Unterschied machen.« Mit dieser tröstlichen Versicherung nahm Grete Sliderskew den erkorenen Rock zusammen, legte die knöchrigen Arme auf das Bündel und stand da, murrend, grinsend und mit den wässrigen Augen zwinkend, gleich einer widerwärtigen Figur an einem monströsen Schnitzwerke. »Sie sind bei spaßhafter Laune, wie es scheint, Grete«, sagte Arthur nicht mit der freundlichsten Miene. »Die Umstände sind danach«, erwiderte die Alte. »Ich werde aber freilich bald anderer Laune werden, wenn sich wer untersteht, hier den Herrn spielen zu wollen. Und ich sag's Ihnen, damit Sie Bescheid wissen. Kein Mensch soll nach so vielen Jahren über Grete Sliderskew gesetzt werden. Das wäre mir und Ihnen auch nicht gut. Probieren Sie's und Sie sind verloren, zugrunde gerichtet, ruiniert.« »Oh, mein Himmel«, rief Arthur bestürzt, »ich werde es auch niemals probieren, um alles in der Welt nicht. Es könnte sehr leicht geschehen, dass ich zugrunde gerichtet würde. Wir müssen sehr auf unserer Hut, müssen sparsamer sein als je, wenn erst noch ein Mund mit ist. Nur müssen wir zusehen, dass sie ihre Schönheit nicht verliert, weil ich meine Freude daran habe. Sehen Sie nur zu, dass Sie nicht finden, dass Schönheit teuer zu stehen kommt, sagte Frau Sliders Q den Zeigefinger schüttelnd. Aber sie kann selbst Geld verdienen, Grete, fuhr Arthur fort mit Spannung, den Eindruck beobachtend, welchen diese Mitteilung bei der Alten hervorbringen würde. Sie kann zeichnen, malen, sticken und tausenderlei Schmuck- und Modesächelchen verfertigen. Sie kann weiter das Pianoforte spielen, hat selbst ein Instrument, was noch mehr ist, und singt wie ein Vögelchen. Sie wird sehr wohlfeil zu kleiden und zu unterhalten sein. Meinen Sie nicht auch, Grete? Kann sein, wenn Sie sich nicht zum Narren von ihr machen lassen. »Ich mich zum Narren machen lassen? Sie können von Ihrem alten Herrn glauben, dass er sich durch ein hübsches Gesicht zum Narren machen ließe? Nein, wahrhaftig nein. Und durch hässliche ebenso wenig, Mrs. Sliderskew«, setzte er leise vor sich hinredend hinzu. »Sie sagen da etwas, das ich nicht hören soll. Ich weiß es.« »Verwünscht, der Teufel steckt in dem Weibe«, murmelte Arthur und sagte laut und mit einem nichts weniger als anmutigen Schielen, »ich sagte nur, Grete, dass ich in allen Dingen mein Vertrauen auf Sie setze.« »Tun Sie das, was Sie brauchen, sich in keinem Stücke Sorgen zu machen«, versetzte Frau Sliderskew zufriedengestellt. Arthur Grant dachte das Seinige dabei, wagte es jedoch nicht, die Lippen zu bewegen und schien ohnehin schon halb zu fürchten, dass sie seine Gedanken in seinen Mienen gelesen haben möchte, denn er schielte sie schmeichelnd an, indem er laut sagte, »Nähen Sie die aufgegangenen Nähte an dem Flaschengrünen mit bester schwarzer Seide zu und da habe ich einen Gedanken, Grete, der Ihren Beifall haben wird. Ich schenkte ihr noch nichts, und die Mädchen lieben dergleichen Aufmerksamkeiten. Sie sollen ein funkelndes Halsband aufpolieren, das ich oben habe. Ich will es ihr am Hochzeitmorgen schenken, hänge es selbst der lieblichen Kleinen um und nehme es am anderen Tage wieder zu mir. Ich schließe es ein für Sie, Grete, und sage, es wäre verlegt. Möchte wissen, wer es wäre, wenn einmal einer zum Narren werden soll. Was sagen Sie, Grete?« Der geniale Gedanke schien den ganzen Beifall Mrs. Sliderskews zu haben, denn sie gab ihr Vergnügen durch mehrfache Gesichtsverzerrungen zu erkennen, durch welche ihre Reize keineswegs erhöht wurden und die sie nach der Tür humpelnd mit einem ingrimmigen und giftigen Blicke vertauschte. Im Hinuntergehen, wobei sie fast auf jeder Treppenstufe stillstand, um Atem zu schöpfen, murmelte sie herzliche Verwünschungen gegen die künftige Mrs. Gride. »Ich glaube, sie ist eine halbe Hexe«, sagte Arthur, als er sich wieder allein sah. »Doch sie genießt sehr wenig und ist sehr taub. Ihre Unterhaltung kostet mich so gut wie gar nichts und Horchen nützt ihr nichts, da sie nicht hören kann. Sie ist ein herrliches Frauenzimmer, zu dem Zwecke, wozu sie gut ist. Eine unschätzbare alte Haushälterin und nicht mit Kupfer aufzuwiegen.« Er fing nach solchem Preise der Vorzüge Mrs. Sliderskews wieder an, sein Lied zu summen und gab mit großem Bedacht den nicht erkorenen Teil seiner Garderobe der Ruhe zurück, welcher dieselbe seit vielen Jahren genossen. Plötzlich erschallte die Glocke, er schreckte zusammen, machte seiner Beschäftigung hastig ein Ende und verschloss den Schrank. Eine so große Eile wäre freilich kaum nötig gewesen, da die wachsame Grete das Läuten selten vernahm, wenn sie nicht zufällig die blöden Augen emporrichtete und die Bewegung der Glocke sah. Indes wankte sie nach einiger Zeit, gefolgt von Newman Knox, herein. »Ah, Mr. Knox«, rief Arthur händereibend aus, »mein werter Freund, Mr. Knox, was bringen Sie?« »Einen Brief«, erwiderte Newman mit unbeweglicher Miene und doppelt unbeweglichem Auge. von Mr. Nickleby, der Überbringer wartet. »Ist Ihnen nicht gefällig einen...« Newman blickte auf und schmackte mit den Lippen. »Einen Stuhl anzunehmen?« sagte Arthur. »Nein, ich danke«, antwortete Newman. Arthur erbrach den Brief mit zitternden Händen, verschlang den Inhalt mit der lebhaftesten Begierde und las mit innerlichem, entzückten Lachen mehrere Male, ohne aufzublicken. Newman hielt es endlich für notwendig, seine Anwesenheit in Erinnerung zu bringen. »Überbringer wartet auf Antwort.« »Ah, ja, wahrhaftig, hätt's fast vergessen. Ich will sogleich ein paar Zeilen schreiben. Ich bin ganz, ganz außer mir. Der Inhalt ist so unangenehm. Nein, oh nein, so angenehm als möglich, Mr. Knox. Setzen Sie sich. Ich will nur Feder und Dinte holen und werde Sie nicht lange aufhalten, denn ich weiß, Sie sind ein Schatz für Mr. Nickleby. Er spricht bisweilen in Ausdrücken von Ihnen, Mr. Knox, dass Sie sich wundern würden. Und ich tue es auch, hab's immer getan, sage stets dasselbe von Ihnen.« »Dann ist es Fluch über Knox an ganzem Herzen«, dachte Newman, als Arthur hinauseilte. Der Brief war des elektrisierten Arthur Hand entfallen. Newman blickte vorsichtig umher, hob ihn von Neugier getrieben auf und las im Fluge wie folgt. »Gride, ich habe Bray heute Morgen wieder gesehen und schlug ihm ihrem Wunsche gemäß vor, die Hochzeit übermorgen stattfinden zu lassen. Er hat nichts dawider und seiner Tochter ist jeder Tag gleich. Lassen Sie uns miteinander hingehen und seien Sie um 7 Uhr früh bei mir. Ich brauche Sie nicht zu ermahnen, pünktlich zu sein. Machen Sie dem Mädchen keinen Besuch mehr. Sie sind weit öfter dort gewesen, als Sie gesollt hätten. Sie schmachtet nicht nach Ihnen und es hätte gefährlich werden können. Bezähmen Sie Ihre jugendliche Glut 48 Stunden und überlassen Sie die Dirne Ihrem Vater. Sie verderben nur, was er tut, und er operiert vortrefflich, der Ihrige Ralph Nickleby.« Newman hörte kommen, warf den Blick wieder hin, ließ sich auf einen Stuhl nieder und nahm eine so unbewegliche und steife Miene an, wie sie bei einem Sterblichen nur möglich ist. Gride blickte angstvoll umher, hob den Brief auf, setzte sich zum Schreiben und sah Newman von der Seite an, der die Wand so unendlich starr anglotzte, dass Ada in die größeste Unruhe geriet. »Sehen Sie etwas Besonderes, Mr. Knox?« fragte er, bemüht die Richtung der Newmanschen Augen zu folgen, was eine Unmöglichkeit war und etwas, das noch niemand gekonnt. »Nur ein Spinngewebe«, antwortete Knox. »Oh, ist das alles?« »Nein, es ist eine Fliege darin.« »Es sind ziemlich viel Spinnengewebe hier.« »Bei uns auch, und es sind gleichfalls Fliegen darin.« Newman schien ein großes Vergnügen an seiner Erwiderung zu empfinden und bewirkte ein scharfes, einem entfernten Pelotonfeuer zu vergleichendes Fingerknistern, das Arthurs Nerven äußerst unangenehm affizierte, der indes sein Antwortschreiben an Ralph zustande brachte und es dem exzentrischen Boten übergab. Als Newman schon im Fortgehen begriffen war, winkte ihm Gride, dessen Liebesentzücken ohne Grenzen war, wieder zurück und bot ihm mit einem sein ganzes Gesicht überziehenden Greinen einen Tropfen, nur ein Tröpfchen an. Newman würde in Freundschaft mit ihm nicht getrunken haben, und wenn der Wein der köstlichste der Welt gewesen wäre, nahm jedoch das Anerbieten an, um zu sehen, wohinaus er wollte und um ihn nach Möglichkeit zu bestrafen. Arthur Gride setzte eine bestäubte Flasche und 2 sehr kleine Gläser auf den Tisch. »Das haben Sie noch nie gekostet«, sagte er. »Es ist Odeur, Goldwasser. Ich liebe es um seines Namens willen. Ein entzückender Name. Goldwasser. Goldwasser. Ach, ach, es sieht fast wie eine Sünde aus, davon zu trinken.« Der Mond schien ihm stark zu sinken und er spielte mit dem Stöpsel auf eine Weise, als ob er geneigt wäre, die Flasche sofort wieder zu verschließen. Newman ergriff daher eins der kleinen Gläser und klinkte einige Male an die Flasche, um zart daran zu erinnern, dass er noch nichts erhalten hätte. Arthur füllte es langsam und mit einem tiefen Seufzer, obwohl nicht bis zum Rande, und sodann auch das andere. »Halt, halt, trinken Sie noch nicht«, sagte er, seine Hand auf Newmans Arm legend. »Ich erhielt es vor 20 Jahren zum Geschenk, und wenn ich ein wenig davon koste, was sehr, sehr selten geschieht, so denke ich gern zuvor daran. Wir wollen eine Gesundheit trinken. Sollen wir, Mr. Knox?« »Ah«, sagte Newman ungeduldig in sein kleines Glas hineinschauend, »machen Sie schnell, Überbringer wartet.« »So will ich Ihnen etwas sagen«, kicherte Arthur, »wir wollen, wollen auf das Wohl einer Dame trinken.« »Der Damen?« »Nein, nein, Mr. Knox«, erwiderte Arthur Newmans Hand festhaltend, »einer Dame. Sie wundern sich, mich sagen zu hören, einer Dame. Ich weiß es, die kleine Madeline. Das ist die Gesundheit, Mr. Knox, die kleine Madeline.« »Madeline«, sagte Newman und fügte innerlich ein, »Gott stehe ihr bei hinzu.« Die Raschheit und Unbefangenheit, womit Newman sein Glas leerte, brachte eine gewaltige Wirkung bei Gride hervor. Er starrte ihn hoch emporgerichtet und mit offenem Munde an, als ob ihm der Anblick den Atem benommen hätte, was jedoch Knox nicht im Mindesten rührte, der den Alten, ohne sich darum zu kümmern, ob er sein Glas gleichfalls leerte oder den Inhalt wieder in die Flasche gösse, allein ließ und nach Hause eilte, nachdem Margaret Sliderskews Würde höchlich dadurch beleidigt, dass er an ihr vorübereilte, ohne sie auf irgendeine Weise zu beachten. Mr. Gride und seine Haushälterin traten gleich darauf zu einem Wege- und Mittelkomitee zusammen und berieten über die Vorkehrungen, welche zur Aufnahme der jungen Frau getroffen werden sollten. Da die ihrige gleich anderen Komitees äußerst langweilig und weitschweifig bei ihren Debatten war, so wollen wir Newman Knox sofort nachfolgen, was einen doppelten Vorteil gewährt, denn es würde ohnehin notwendig sein und Not kennt kein Gebot, wie alle Welt weiß. »Sie sind lange ausgeblieben«, sagte Ralph, als Newman zurückkehrte. »Er ließ mich lange warten«, erwiderte Knox. »Geben Sie mir seine Antwort«, fuhr Ralph ungeduldig fort, »und bleiben Sie bei der Hand. Ich habe ein Wörtchen mit Ihnen zu reden, Sir.« Newman reichte ihm Grides Billet und nahm eine äußerst tugendhafte und unschuldige Miene an, während Ralph das Siegel erbrach und das Billet las. »Er wird unfehlbar kommen«, murmelte Ralph, das Letztere zerreißend. »Natürlich, ich weiß es, er kommt unfehlbar. Wozu es melden? Knox, wer war das, den ich gestern Abend bei Ihnen auf der Straße sah?« »Ich weiß es nicht.« »Strengen Sie Ihr Gedächtnis ein wenig an«, sagte Ralph mit drohender Miene. »Ich sage Ihnen«, versetzte Newman keck, »dass ich ihn durchaus nicht kenne. Er war zweimal hier und fragte nach Ihnen. Sie waren nicht zu Hause, er kam zum dritten Male. Sie fertigten ihn selbst ab. Er sagte, er hieße Brooker.« »Das weiß ich. Was weiter?« »Was weiter? Er umschlich mich und drängte sich draußen an mich. Er geht mir jeden Abend nach und plagt mich, ihm eine Zusammenkunft mit Ihnen zu verschaffen. Er wollte sie Angesicht zu Angesicht sehen, sagte er, und sie sollten und sollten ihn anhören.« »Und was sagen Sie dazu?« fragte Ralph seinen Hausesel scharf in das Auge fassend. »Gar nichts. Die Sache geht mich nichts an. Ich sagte ihm, er möchte sie auf der Straße anreden, wenn er weiter nichts wollte. Aber nein, er ist damit nicht zufrieden. Da würden sie ihn nicht anhören«, sagt er. »Er müsste mit Ihnen allein in einem verschlossenen Zimmer sein, wo er ohne Furcht mit Ihnen verhandeln könnte, und Sie würden dann bald aus einem anderen Tone reden und ihn geduldig anhören.« »Ein dreister Halunke«, murmelte Ralph. »Das ist alles, was ich weiß«, setzte Newman hinzu. »Ich sage es nochmals, dass ich nicht weiß, wer er ist. Ich glaube, er weiß es selbst nicht. Sie haben ihn gesehen. Vielleicht wissen Sie es.« »Ich glaub's. Nun, so fordern Sie es nicht von mir auch. Sie werden mich sogleich weiterfragen, warum ich Ihnen das alles nicht schon eher gesagt hätte. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen alles hinterbrächte, was die Leute von Ihnen sagen? Wie nennen Sie mich, wenn ich es bisweilen tue? Esel, Dummkopf, und fahren mich an, als ob ich auf der Straße gefunden wäre.« Dies war vollkommen der Wahrheit gemäß, und die von Newman erwartete Frage hatte wirklich Ralph bereits auf den Lippen geschwebt. »Er ist ein müßiggängerischer Gauner«, sagte Ralph, »ein Landstreicher aus der Verbrecherkolonie zurückgekehrt, um hier dem Galgen anheimzufallen, ein schlauer Betrüger, der die Keckheit besitzt, seine Anschläge bei jemand zu versuchen, der ihn sehr wohl kennt. Dringt er sich wieder an Sie an, so überliefern Sie ihn der Polizei wegen Versuchs, durch Drohungen und Lügen Geld zu erpressen, hören Sie? Und überlassen Sie das Weitere mir. Er wird hinter Schloss und Riegel schon zur Besinnung kommen und sich nach anderen Opfern seiner Büberei umsehen, sobald er wieder freigelassen ist. Hören Sie, was ich sage?« »Ich höre.« »So tun Sie danach, ich werde Sie dafür belohnen. Sie können gehen.« Newman bediente sich der Erlaubnis mit Freuden, begab sich in sein Schreibstübchen und überließ sich dem ernstesten Nachdenken. Als am Abend seine Freistunde geschlagen hatte, eilte er in die City und fasste hinter seinem Brunnen Posto, um auf Nicholas zu warten, denn Newman hatte auch seinen Stolz und mochte in seinem schäbigen Aufzuge nicht als Nicholas Freund im Hause der Gebrüder Wohlgemut erscheinen. Es waren kaum einige Minuten vergangen, als er Nicholas kommen sah. Er stürzte ihm sogleich entgegen. Nicholas freute sich, ihn wiederzusehen, da er ihn seit einiger Zeit nicht gesehen hatte, und begrüßte ihn daher mit umso größerer Wärme. »Ich dachte noch in diesem Augenblicke an Sie«, sagte er. »Und ich an Sie. Musste Sie heute Abend aufsuchen, glaube, auf einer Spur zu sein.« »Was haben Sie denn?« fragte Nicholas lächelnd. »Ich kann's selbst nicht genau sagen. Es ist ein Geheimnis, bei welchem Ihr Onkel im Spiele ist. Worin es besteht, ist mir selbst noch unklar. Indes habe ich meine starken Verdachtsgründe. Ich verschweige Ihnen meine Vermutungen noch, damit Sie keine Täuschung erfahren.« »Ich eine Täuschung erfahren? Bin ich denn beteiligt?« »Ich glaube, mein Sinn trägt's mir zu, dass es so sein muss. Ich habe einen Mann ausfindig gemacht, der offenbar mehr weiß, als er jetzt schon sagen will. Er hat jedoch bereits Winke fallen lassen, die mich auf sonderbare Gedanken geführt haben«, sagte Newman, rieb seine rote Nase hochrot und starrte Nicholas dabei fortwährend an. Nicholas war begierig zu erfahren, was seinen Freund so über alle Maßen geheimnisvoll gemacht haben möchte, und bemühte sich vergeblich, es durch eine Reihe von Fragen herauszubringen. Newman wiederholte nur, was er schon mitgeteilt hatte, und fügte noch manches Verwirrte hinzu. Dass die größeste Wachsamkeit notwendig wäre, dass er vom luchsäugigen Ralph schon mit seinem Unbekannten gesehen worden sei, und dass er des besagten Ralphs Versuch, ihn auszuforschen, durch seinen Scharfsinn und seine Geistesgegenwart vollkommen vereitelt habe. In Angedenken der vorherrschenden Neigung seines Freundes, deren unverkennbares Wahrzeichen die Nase desselben war, hatte ihn Nicholas in ein abgelegenes Weinhaus geführt, wo sich ihre Unterhaltung natürlich genug auf frühere Vorgänge lenkte und endlich auch Miss Cecily Brummers erwähnt wurde. »Dabei denke ich daran«, sagte Knox, »dass Sie mir noch gar nicht gesagt haben, wie die junge Dame eigentlich heißt.« »Madeline«, erwiderte Nicholas. »Madeline«, wiederholte Newman, »was für eine Madeline? Ihren Familiennamen, sagen Sie mir Ihren Familiennamen.« »Bray«, sagte Nicholas höchst erstaunt. »Sie ist dieselbe«, schrie Newman. »Wie? Können Sie müßig zuschauen und Sie die unnatürliche Verbindung schließen lassen, ohne einen Versuch zu machen, Sie zu retten?« »Was wollen Sie damit sagen?« rief Nicholas und sprang auf. »Eine Verbindung? Sind Sie toll?« »Ob ich toll bin? Sind Sie blind, taub, sinnlos, tot? Wissen Sie wohl, dass die junge Dame durch Vermittlung Ihres Onkels binnen 48 Stunden mit einem Manne verheiratet werden soll, der ebenso schlecht ist wie er und, wenn es möglich wäre, noch schlechter? Wissen Sie nicht, dass Sie dem Geize und aller denkbaren Schlechtigkeit so gewiss, als Sie dastehen, geopfert, einem geborenen und erzogenen, in des Satans Künsten grau gewordenen Teufel überliefert werden wird? Um des Himmels willen, bedenken Sie, was Sie reden. Ich stehe hier allein und diejenigen, welche Sie retten könnten, sind weit entfernt. Was wollen Sie mit dem allen sagen?« »Ich hörte Ihren Namen niemals«, erwiderte Newman mit einer vor Eifer fast erstickten Stimme. »Warum sagten Sie ihn mir nicht? Wie konnte ich ihn wissen? Wir hätten dann wenigstens Zeit gehabt, auf Auswege zu denken.« Nicholas forderte wiederholt eine deutliche und genaue Mitteilung, die jedoch aus Newman nicht ohne große Mühe herauszubringen war. Erstaunen, Wut, Entrüstung, ein Sturm von Leidenschaften tobte in ihm, während er dem verwirrt Erzählenden horchte, und er war kaum zur vollen Einsicht gelangt, als er mit aschfarbenem Gesicht und an allen Gliedern zitternd aus dem Hause hinausstürzte. »Haltet ihn!« schrie Newman ihm nacheilend. »Er wird etwas Desperates tun, einen Mord begehen. Hallo, haltet ihn, haltet den Dieb, haltet den Dieb!« Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 3. November 2024.